Das Auto, schwer zu erkennen zwischen den Bäumen, verschwindet in einer Kurve. Er öffnet die Balkontür, tritt hinaus und sieht hinunter auf die Hauptstraße, die sich vor dem Hotel zu einem kleinen Platz erweitert. Er sieht auf die Uhr. In 3-4 Minuten müsste das Auto hier sein. Zu spät. Immer wieder hat er in seinem Leben dieses Gefühl gehabt. Zu spät. Man studiert, man arbeitet, man bemüht sich und hat dabei nicht den Eindruck, etwas zu versäumen. Aber plötzlich gehen einem die Augen auf und man hat doch etwas verpasst. Zu spät.